Auf der 6. Sportministerkonferenz, die vom 13. bis 15. Juli in Russland stattfand, hielt der TVIHK-Sportminister, Delegationsleiter der Demokratischen Volksrepublik Korea, eine Rede. In der Rede betonte er, es sei die Politik der koreanischen Regierung und das Streben der Bevölkerung, die Körperkraft der Bevölkerung zu fördern, den Sport des Landes zu entwickeln und eine sport- und zivilisierte Nation aufzubauen. Doch unter dem Einfluss der ungerechten UNO-Sanktionen, die von den USA fabriziert worden seien, stoßen die sportlichen Aktivitäten in Korea auf große Schwierigkeiten. Er fuhr fort. Die USA und die weiteren feindseligen Kräfte fabrizierten unter dem Vorwand der Atomfrage seit dem Jahr 2006 im UNO-Sicherheitsrat mehrmals die widerrechtlichen Sanktionsresolutionen gegen die TVIHK. Im März 2016 brachten sie die Resolution Nummer 2270 zwangsweise durch und trugen die Luxusartikel in die Sanktionsklausel zusätzlich ein, die völlig absurd auch die Massensportartikel umfassen. Unter dem Vorwand der Erfüllung der Sanktionsresolution des UNO-Sicherheitsrates gegen die TVIHK verbieten einige Länder den Verkauf von Sportartikeln wie Skiern, Eishockeystöcken, Bergschuhen, Sportpistolen und Patronen, Bögen und Pfeilen an die TVIHK und verweigern sogar das Hinausbringen der Sportartikel, die von den internationalen Sportverbänden kostenlos gestiftet werden. Unter verschiedenen Vorwänden erlauben sie nicht die Ausstellung der Wiesen für die Mitglieder der Sportlergruppen und Delegationen der TVIHK und verhindern absichtlich ihre Teilnahme an den internationalen Turnieren und Sportveranstaltungen. Durch diese anormale Situation soll die Welt genau wissen, dass die angeblichen Sanktionen böswillige und unkultivierte Taten gegen die Menschheit und die Zivilisation sind, die die moderne Zivilisation zerstören und die Welt in die mittelalterliche dunkle Welt zurückbringen. Zum Schluss hob der TVIHK-Delegationsleiter hervor, die TVIHK-Regierung werde auch künftig die Olympische Charta einhalten und mit den internationalen Organisationen und vielen Ländern der Welt eng zusammenarbeiten, damit die sportlichen Aktivitäten in der TVIHK den Erklärungen und Beschlüssen der Sportministerkonferenz entsprechend zur dauerhaften Entwicklung und zum Frieden der Welt beitragen.